Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. 1. Dezember, zur Gründung der Piratenpartei. Unter der Federführung von Rick Falkwinge wurde am 1. Januar 2006 in Schweden die erste Piratenpartei, Piratpartiet, gegründet. Der damals ungewöhnliche Name leitet sich vom Piratbüro an, Piratenbüro, und der wohl bekannteren Tauschbörse The Pirate Bay ab. Die Gründung des deutschen Pendants fand am 10. September in der Seabase, einem Treffpunkt der Berliner Hackerszene, statt. Gründungsmitglied Christoph Leng war auch der erste Vorsitzende der deutschen Piratenpartei. Mittlerweile ist die Piratenpartei in über 40 Ländern der Welt vertreten. Als Dachorganisation fungiert die PP International, die internationale Aktion koordiniert und Gründungsplanung in Ländern unterstützt. Die deutsche Piratenpartei hat Landesverbände in allen 16 Bundesländern. Mitgliedstärkste Verbände sind Bayern etwa 7.000, Nordrhein-Westfalen 6.400, Baden-Württemberg und Berlin je 3.800. Insgesamt zählt die Piratenpartei Deutschland etwa 34.000 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 48 Euro pro Jahr, ermäßigt bei 12. Die jungen Piraten, Yuppies, gründeten sich 2009 als Jugendorganisation der Piratenpartei. Die Piraten sind außerdem an vielen Universitäten in Hochschulgruppen aktiv und in Studierendenvertretungen präsent. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.